Aussprachetraining 2, Aufgabe 1c. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Mein Name ist Maria. Mein Name ist Maria.